Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 403 an Schiller. Ihr lehrreicher Brief trifft mich eben bei den Farben der aneinander gedruckten Glasplatten, dem Phänomen, das sie selbst so sehr interessierte und das ich jetzt auf seine ersten Elemente zu verfolgen vorhabe, indem ich ein Kapitel nach dem andern auszuarbeiten gedenke. Schreiben Sie doch ja bei Gelegenheit meines Aufsatzes, was Sie denken, hin, denn wir müssen jetzt einen großen Schritt tun, und ich glaube, wieder bei Gelegenheit des Schelling'schen Buches zu bemerken, dass von den neuern Philosophen wenig Hülfe zu hoffen ist. Ich habe diese Tage beim Zertrennen und Ordnen meiner Papiere mit Zufriedenheit gesehen, wie ich, durch treues Vorschreiten und bescheidnes Aufmerken von einem steifen Realism und einer stockenden Objektivität dahin gekommen bin, dass ich Ihren heutigen Brief als mein eigenes Glaubensbekenntnis unterschreiben kann. Ich will sehen, ob ich durch meine Arbeit diese meine Überzeugung praktisch darstellen kann. Indem ich diese Woche verschiedene physische Schriften wieder ansah, ist es mir recht aufgefallen, wie die meisten Forscher die Naturphänomene als eine Gelegenheit brauchen, die Kräfte ihres Individuums anzuwenden und ihr Handwerk zu üben. Es geht über alle Begriffe, wie zur Unzeit Newton den Geometer in seiner Optik macht. Es ist nicht besser, als wenn man die Erscheinungen in Musik setzen oder in Verse bringen wollte, weil man Kapellmeister oder Dichter ist. Der Mechaniker lässt das Licht aus Kugeln bestehen, die sich einander stoßen und treiben. Wie sie nun mehr oder weniger schief abprallen, so müssen die verschiedenen Farben entstehen. Dem Chemiker soll's der Wärmestoff und besonders in der neuern Zeit das Oxygen getan haben. Ein stiller und besonders bescheidener Mann wie Klügel zweifelt und lässt es dahingestellt sein. Lichtenberg macht Späße und neckt die Vorstellungsarten der andern. Wünsch bringt eine Hypothese vor, die toller ist als ein Kapitel aus der Apokalypse, verschwendet Tätigkeit, Geschicklichkeit im Experimentieren, Scharfsinn im Kombinieren an den absurdesten Einfall in der Welt. Green wiederholt das Alte wie einer, der ein symbolisches Glaubensbekenntnis abbetet und versichert, es sei das Rechte. Genug, es ist mehr oder weniger jedem darum zu tun, seinen individuellen Zustand mit der Sache zu verbinden und sich womöglich dabei seine Konvenienz zu machen. Wir wollen nun sehen, wie wir uns vor diesen Gefahren in Acht nehmen. Helfen Sie mir mit aufmerken. Ich will nächstens Ihnen einen Aperçu über das Ganze schreiben, um von meiner Methode, vom Zweck und Sinn der Arbeit Rechenschaft zu geben. Heute nur noch meinen Glückwunsch zum fortschreitenden Wallenstein. Das tolle philosophische Gespräch ist aus des Erasmus Francisci neu poliertem Geschicht, Kunst und Sittenspiegel, einem abgeschmackten Buche, das aber manchen für uns brauchbaren Stoff enthält. Leben Sie recht wohl, die Botenfrau steht vor der Türe. Weimar, den 13. Januar 1798. Geh!